ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, why time? Time. Baby, make a speech, Star Wars fly. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Your coat behind. Take your time. Die Zeit in David Bowies Time ist ein unangenehmer Zeitgenosse, der im Prinzip immer gegen einen arbeitet und im Endeffekt einen wirklich alt aussehen lässt. Zeit einer Art Salonlöwe der hässlichen Art, jedenfalls in David Bowies Song. Etwas anders im folgenden Song von Genesis. In Timetable geht es um den Aspekt der Vergänglichkeit. Ein alter Eichentisch, der die Geschichte von gefallenen Königen erzählt. Namen ändern sich zwar, aber im Grunde gibt es immer wieder die Geschichte vom Aufstieg und vom Fall. When kings and queens sipped wine from goblets gold, and the brave would lead their ladies from out the room to arms cool. A time of valor and legends born, a time when honor meant much more to a man than life. Days you only strive to tell right from wrong, through lance and sword. Why can we never be sure till we die, or have killed for an answer? Why do we suffer each race to believe that no race has been table, musty smells, tarnished silver lies discarded upon the floor. Only feeble light descends through a film of gray that scars the panes. Gone the carving and those who left their mark. Gone the kings and queens, now only the rats hold sway, and the weak must die according to nature's law, as old as they. Thank you. Kannst du dich an das erste Mal erinnern? Do you remember the first time? Fragen Pulp im folgenden Song. Auch hier wird vom ersten Mal, was immer damit genau gemeint ist, die Veränderung bis heute aufgezeigt. So viel ist klar, es geht um Beziehungen, es geht um jemanden anders, der zu Hause sitzt und wartet und jemand, der nach Hause kommt. Und es geht um das erste Mal, der Beginn aller Zeitrechnungen. Wenn es um Zeit geht, dann kann das auch die Zeit sein. Die große Zeit, der Sommer der Liebe vielleicht. 1969 hatten die Zombies diese Idee, wie vielleicht viele andere Gruppen auch, den Sommer zum Sommer der Liebe zu erklären. Das ist die Zeit für die Liebe und man kann nur hoffen, dass dieser Sommer wieder zurückkehrt. It's the time of the season. When love runs high in this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. What's your name? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. What's your name? Who's your daddy? He is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. There's not enough notes in this scale. voice in my tail. There's not enough beats in the bar, and bars get too busy with folks asking, is he that guy? Der Tag hat einfach nicht genügend Stunden, um all das zu sagen, was ich sagen möchte. Es gibt einfach nicht genügend Tage in der Woche und die Monate vergehen auch zu schnell. Darum geht es unter anderem in dem gerade gehörten Song Time Stretched der englischen Divine Comedy. Manchmal gibt es im Leben diesen einen Moment, wo man sich für die große Liebe entscheidet. Once in a Lifetime, einer der großen Hits von der Gruppe Texas. Just need a second. Einer der großen Songs über die Zeit kommt von Pink Floyd und heißt schlicht einfach nur Time. Ziemlich nihilistisch wird hier das Phänomen beschrieben, dass die Zeit einem immer voraus ist, dass vom Gefühl, unendlich viel Zeit zu haben, das Bewusstsein erwacht und feststellt, dass schon unendlich viel Zeit vergangen ist. Zeit scheint etwas Kostbares zu sein und wenn man das nicht erkennt, dann vergeht sie einfach und lässt einen im Sinne des Wortes wirklich alt aussehen. Thank you. one day closer to death. Zurück zu den guten Seiten. Der Sänger der australischen Screaming Tribesmen weiß genau, wovon er singt. Er ist verliebt und genießt jede Minute des Zusammentreffens mit seiner Liebsten. Das ist meine große Zeit, die Zeit, die ich mit dir verbringe. Come on and do it to me. This is my high time. Die Zeit gibt mir nichts als Zeit und Zeit gibt mir keine Zeit. Aber Zeit ist alles, was Liebende haben. Es ist die Uhr des Herzens. So ähnlich umschreibt es Boy George, der sich in Liebesdingen gut auskennt. Einen ganz anderen Ansatz hat Bob Dylan mit seinem viel zitierten Song The Times They Are Changing aus den 60ern. Schwimm besser oben oder du wirst sinken wie ein Stein. Der Verlierer von gestern wird morgen der Gewinner sein. Denn die Zeiten ändern sich. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. This time. Lord have mercy! Listen. Man, really something. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Nightmares on Wax mit Time to Listen. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck zum Thema Zeit.